Kundgabe 5447. Empfangen durch Bertha Dudde am 24.07.1952. Was ist die Schöpfung? Was ist die Schöpfung? Ideen und Gedanken traten aus mir heraus. Sie nahmen Form an. Und mein Liebewille festigte diese Formen. Sie wurden als zuvor noch rein geistige Substanz erhärtet und verdichtet zu etwas Sichtbarem, zur Materie, die also in sich gefestigte geistige Kraft ist, deren Ausgangsort ich selbst bin. Meine Ideen und Gedanken aber strömten nicht zwecklos in die Unendlichkeit, sondern sie waren in meiner Liebe und Weisheit begründet. Sie waren gleichsam die von mir erkannten Mittel, einen verkehrten Zustand des einst von mir erschaffenen Geistigen zu wandeln, das im freien Willen von mir abgefallen war. Keine Ursache bleibt ohne Wirkung. Meine erschaffenen, sichtbaren und unsichtbaren Welten waren die aus der Ursache, dem Abfall des Geistigen von mir, hervorgegangene Wirkung. Ich erkannte in meiner Weisheit einen Weg, auf dem das Gefallene wieder zu mir zurückgelangen konnte. Dieser Weg stieg vor meinem geistigen Auge als Gedanken und Ideen auf, und durch meinen Liebewillen verwirklichte ich sie. Denn meine Liebe ist Kraft, und was ich wollte, das geschah. Ich sah nun die Ideen in Wirklichkeit vor mir. Sie hatten Gestalt angenommen, und ich belebte diese Formen mit dem Geistigen. Ich formte also gewissermaßen das Geistige selbst zu den Schöpfungen, das nun als verhärtete Substanz zur sichtbaren Wirklichkeit wurde. Es ist also die materielle Schöpfung, die zur Form verdichtete geistige Kraft, die darum sich verhärtete, weil sie in eine gewisse Untätigkeit geraten war, durch die Weigerung, Kraftzufuhr von mir anzunehmen, die ihr die Tätigkeit ermöglicht hätte, die vor dem Abfall des Geistigen dessen Bestimmung war. Das Geistige leistete mir willensmäßig Widerstand. Es glaubte, ohne meine Kraftzufuhr bestehen zu können und wurde dadurch unfähig zu jeder Tätigkeit, was also das Erstarren der geistigen Substanz zur Folge hatte. Oder auch, mein Wille band oder festigte das Geistige und ließ es gleichsam den Weg gehen, der eine Willenswandlung bezweckte. Es begann der Gang der Aufwärtsentwicklung in der Schöpfung mit dem Ziel der Rückkehr des gefallenen Geistigen zu mir. Alles, was erstand durch meinen Willen und meine Liebekraft, sei es die geistige oder die materielle Schöpfung, trat zuerst als Gedanke hinaus, war aber sogleich schon Wirklichkeit, weil es keiner Zeit bedurfte, so einmal die Weisheit und die Liebe solche Gedanken in sich bewegte, die meiner Vollkommenheit entsprachen und darum keiner Verbesserung mehr fähig waren. Der verdichtete oder gebundene Zustand geistiger Kraft sollte nur ein vorübergehender sein, weil er gewissermaßen einen Rückgang bedeutete für das frei erschaffene Geistige, der aber die einstige Freiheit dem Geistigen wiederbringen konnte, das sich freiwillig in die Kraftlosigkeit begeben hatte und die ursprüngliche Beschaffenheit wieder erreichen muss, um selig zu sein. Zudem ist meine immerwährend von mir ausströmende Kraft auch immerwährend wirkend, was so viel heißt, als dass sie nur positiven Erfolg haben kann, weil sie stets aufbauend, niemals aber zerstörend ist. Sie darf nur keinen Widerstand finden, der dann zwar auch noch eine negative Wirkung ausschließt, doch die Wirkung laut Gesetz von Ewigkeit so lange aufhebt, wie dieser Widerstand, Abweisung meiner Liebekraft, besteht. Solange wird auch die geistige Substanz in ihrer Erstarrung verbleiben, denn meine Liebekraft allein erlöset das erstarrte Geistige. Meine Liebekraft allein gibt das Leben zurück, das einstmals in ihm war, und führt es wieder der Bestimmung zu, die es erfüllen konnte, zu Anbeginn. Meine Liebekraft löset die harte Materie auf und vergeistigt sie wieder. Und die aus mir hinausgestellten Gedanken und Ideen haben sich bewährt und das zu Wege gebracht, was Sinn und Zweck jeglichen Schöpfungswerkes ist. Sie haben mir das Geistige wieder zurückgeführt, das ich einst freiwillig von mir entfernte, sich aber niemals von mir trennen konnte, weil es ohne mich nicht bestehen kann. Amen.